Mein Sohn, der Nazi. Szenen einer Familie in Niederbayern von Reinhard Schneider. Nächstes behauptet, Adolf Hitler wäre Jude gewesen, ne? Hör mal zu, ich kann das nicht persönlich abzustreiten. Weil es ist seine Ahnenforschung nicht, es ist seiner Ahnenforschung nicht nachgegangen worden. Und es heißt sogar, dass Hitler ein Jude gewesen ist und aus seinen eigenen Leuten einen Hass gehabt hat. Dann hat er das umbringen lassen. Oh. Ja? Das geht ja gar nicht. Wäre ein Jude gewesen, hätte er erstens hundertprozentig in die Akademie reingehen können, wäre kein Bettler gewesen, sondern hätte Kohle gehabt. Ist ja nicht wahr, er ist ja kein Bettler gewesen, er hat recht gut von der Rente von seiner Mutter gelebt. Er hat Postkarten gezeichnet. Er hat Bäcker gelernt. Er ist ein gelernter Bäcker gewesen. Ist nachher zum Militär gekommen, auf die Militärakademie, da haben sie ihn ausgeschmissen, ist als Gefreiter abgerüstet, den Ersten Weltkrieg. Mhm. Aber das interessiert ja mich nicht. Seiner Meinung nach hat er nicht einmal in die Windel geschissen, weil da war er viel zu arisch. Ja, also ich versuche hier, was Gespräche angeht, absolut aus dem Weg zu gehen, weil ich ganz genau weiß, da gibt es nur Zoff. Das weiß ich. Weil da kommt mit irgendeinem blöden Spruch daher, braune Scheiße im Hirn oder sonst irgendwie, egal welches Thema, egal. Es war auch nicht gerade politisch sei. Naja, und da fangen natürlich ich auch zum Spinnen an. Alles, was die Juden sagen, ist gelogen. Seit der Welt wird nicht mehr in ihrem Druck. Die Gaskammer hat es nicht gegeben. Und Millionen von Vergassen sind alle noch am Leben. Kämpfen wir gegen die Gaskammer Lügen. Er ist ja nicht dumm. Er ist ja nicht dumm, er ist belesen. Und das ist das, was mich so erschüttert. Er ist nicht dumm. Wenn man einer blöd ist und der lässt sich was erzählen, sage ich, mein Gott, nein, es ist halt leider so. Er hat halt leider den falschen Erzähler gehabt. Aber er weiß ja was, bevor er nur links gewesen ist, also ganz links war er schon belesen. Er lebt in seiner Fantasiewelt. Nur wenn einmal das böse Erwachen kommt von der Fantasiewelt, dann weiß ich nicht, wie er einmal da steht. Er weiß so viel. Aber das ist alles, das tun wir uns errichten, wie wir es brauchen. Man kann ja von sich von überall was rausholen. Die Informationen sind ja irrsinnig groß. Und man kann sich von überall die Rosinen holen. Und ich kann nicht sagen, nur weil die Russen ein KZ gehabt haben, habe ich das gleiche Recht. Ich muss ja irgendwann einmal aufhören. Seit einer Stunde steht Simon mit 15 Flaschen schwingenden Skinheads im bayerischen Vilshofen unter der Donaubrücke. Simon ist 17 Jahre alt. Statt der üblichen Glatze trägt er einen Kurzhaarschnitt, da er sich um eine Lehrstelle bemühen will. Etwas abseits stehen 5 Mädchen. Sie kichern. Plötzlich tritt Simon aus der Gruppe hervor. Ich frage euch, wollt ihr den totalen Krieg? Nein! Wollt ihr die totale Vernichtung? Nein! Um 5:45 wird zurückgeschossen! Zum ersten Mal sah ich Simon bei einer Demonstration von Rechtsradikalen in Passau. Seine Mutter stand neben mir in einer Gruppe von Gegendemonstranten mit einem Schild Nazis raus. Sie zeigte auf einen Jungen mit einer Reichskriegsflagge und sagte, da drüben, das ist mein Sohn. Die Fotos habe ich schon immer gehabt. Ich habe die Fotos immer gerne halt bei mir in der Gegend aufgehängt. Das sind halt meine besten Freunde, so wie halt Kameraden untereinander sind. Jetzt habe ich eigentlich so halt die Fahne, die habe ich jetzt, das war das allererste, das ist die preußische Reichskriegsfahne. Die ist damals also im Kaiserreich noch und im Ersten Weltkrieg ist halt das Zeichen, das Symbol der Deutschen gewesen, des Deutschen Kaiserreiches, ist auch verboten worden, bei Demonstrationen mitzunehmen. Simon steht in seinem Zimmer vor einer Wand mit Bildern. Sie sind um einen fetzen schwarzen Stoff gruppiert. Simons erstes rechtsradikales T-Shirt. Das Zimmer macht den Eindruck einer Zelle. Das einzige Fenster geht in den Wintergarten des Wohnzimmers. Wenn man nimmt, das sind jetzt lauter Propagandabilder aus dem Dritten Reich. Also hier zum Beispiel das da, wo der Adolf Hitler vorne steht. Mit den gesamten SA-Leuten ist es ja noch vor dem Dritten Reich, also wie die NSDAP halt noch um die Wahlen gekämpft hat. Dann, wenn man hier nimmt, also diese Plakate hier, also zum Beispiel hier Sieg um jeden Preis mit unseren Fahnen ist der Sieg und so weiter, Tag der Wehrmacht, also 17. März 1940, da merkt man schon, das war halt dann schon Kriegsbeginn. Kriegsbeginn oder mitten im Krieg selber drin. Oder genauso wie hier, also zum Beispiel das ist ein Plakat gewesen, hat man geworben um die Waffen-SS. Das ist mal halt nach Eintritt der 17. nehmen sie also nach dem 18. halt, wie heutzutage in der Bundeswehr. Ist halt die spezielle Spezialeinheit gewesen, wenn man nimmt. Simons Mutter, Susanne. Und jetzt, also wenn er mich kränken will in dem Sinne, dann wirft er mir vor, ich habe ihn mit angetrieben. Und aufgrund dessen, weil ich ihn nicht abgetrieben habe, bin ich verantwortlich, dass er, ich habe ihn ja auf die Welt geschissen. Das muss man sagen. Die Ausdrücke, mit denen was er versucht, mich zu provozieren. Und ich bin verantwortlich für das, was er da für diese Kindheit, was er durchgemacht hat. Erstens, weil es mir gefallen hat lassen und weil es sein Vater ist. Und das muss ich jetzt bitter bezahlen dafür. Dafür wird er sorgen. Hass, da schreit er, dass mir die Trommelfälle wehtun und ich halte rein. Also ich habe selbst ein lautes Organ und wir sind eine laute Familie. Und ich muss dafür zahlen, dass ich verantwortlich bin, dass ich ihn auf die Welt gebracht habe und ich ihn nicht abgetrieben habe. Es ist furchtbar. Simons Stiefvater, Franz. Du kannst mit ihm nur schreien und wenn das dann nachher im Schreien ist, ja, dann flippt er meistens so aus, dass er nicht mehr weiß, was er tut. Er fängt, entweder er sagt, so wie es gestern der Fall gewesen ist, in der Früh, dass er sagen tut, ich bringe euch alle um, weil ich bin Stecknopf von Warnen und ich bringe euch alle um, habe ich zu ihm gesagt. Also er hat nicht mich direkt gemeint, sondern er hat mehr seine Mutter gemeint. Oder ich bringe die um, weil er mit seiner Mutter mehr als gestritten hat. Und da habe ich zu ihm dann auch drauf gesagt, Herr Simon, aber weißt du, dazwischen stehe nur ich, bevor du deine Mutter umbringen kannst. Dazwischen stehe nur ich und der Weg eigentlich führt nur über mich. Jeder Mensch hat eigentlich ein Feindbild. Das hat jeder Mensch. Der eine hat den Feindbild seinen Nachbar, weil er einen terrorisiert wird oder sonst irgendwie. Oder damals, da wie nur die Mauer gewesen ist, da war der Feindbild von jedem der Russe. In der normalen Bevölkerungsschicht, im Dritten Reich oder auch vor dem Dritten Reich hauptsächlich der Jude. Und dann denke ich, dann die anderen, also die Amis und so weiter, diese ganzen Alliierten und so. Es gab immer Feindbilder, immer, egal wo. Also wenn man die gesamte Geschichte der Menschheit zurückschaut, ich weiß nicht, ob es vielleicht richtig ist, wenn es heißt, ja, alle sollen im Frieden leben, das ist ja schön und gut, aber... Und alle so, und die sollen auch zusammenleben und so, gell, die ganzen Völker. Aber jedes Volk unterscheidet sich eben durch seine eigene Kultur. Und wenn man die Kulturen vermischt, existiert keine Kultur mehr. Und es ist genau das, die Kultur ist genau das, was uns vom Tier unterscheidet. Wenn man Simon, wenn er etwas von sich gibt, eine Meinung, eine Äußerung, eine Lebenseinstellung, eine Bemerkung, und wenn man schon alleine nicht einmal kommentiert oder reagiert, ist es akzeptiert. Und wenn man nur im Moment, wo man sagt, man ist nicht der gleichen Meinung, ist man der Feind. Das erste Büchel, was ich gelesen habe, das ist das, das ich mir von meinem Vater geschenkt kriege. Leider finde ich es nicht mehr. Das war eine Originalausgabe, also kein Nachdruck, das ist von Mein Kampf. Groß war einst das Reich, nun ist es ja klein. Doch eins für immer unbesiegbar sein. Der Geist ist nicht tot, er lebt in mir. Er lebt in uns allen und auch in dir. Und eines Tages ist es wieder so weit. Jawohl, ihr steht auf in alter Herrlichkeit! Keiner außerhalb der Familie will über Simon sprechen. Weder die Schwestern, die Simon im Kindergarten betreuten, noch die Lehrer und der Direktor seiner Schule. Auch nicht die Sozialarbeiterin, an die sich Susanne wandte, als ihr Sohn immer öfter drohte, sie umzubringen. Ein Polizist aus Vilshofen, der Simon inzwischen gut kennt, wurde von seiner Dienststelle in Passau zum Schweigen verurteilt. Das war er linksextrem, nach dem Prinzip überhaupt keine Gesetze. Ich mache und tun lasse, was ich will, ich lasse mich von niemandem einschränken etc. Ne? Ich meine, das ist die übliche Pubertätseinstellung prinzipiell. Ne? Das ist ja, haben wir ja auch gehabt. Ne? Es ist halt vielleicht nicht so gegangen, wie wir wollen haben. Dann hat er in Fürstenzell, weil in Fürstenzell ist er in die Schule gegangen ein Jahr lang, hat er wieder alte Kumpels sich getroffen, da gibt es ja so ein Jugendtreff, ne? Und da hat, als Linker. Und dann hat er aber auch natürlich auch getroffen, weil damals war das so, hat es nämlich erst zum Rechteln, was man so mitgekriegt hat, erst so richtig angefangen, so schön langsam. Wir sind ja irgendwann einmal so in der Küche beieinander gesessen am Abend und dann hat er noch, nachher halt sein, zuerst haben wir ihn angeschnitten, haben wir noch einen Zopf zusammengebunden, weil er so lange Haare gehabt hat, auf einen Zopf mit einem Gummiringel und dann haben wir ihn so mit der Schere halt rausgeschnitten. Ne? Und den Zopf hat er sich eigentlich lang aufgehoben gehabt, als Erinnerung quasi. Und mit der Maschine haben wir ihm noch ein Stoppelklotzen geschnitten, weil er Stoppelklotzen haben hat wollen. Nein, und dann blädeln wir da noch, nicht? Und der machen wir das Szenenfoto, dass er niederkniet und so weint. Und richtig Theater mit dem Gelacht dabei. Es war echt köstliche Stunden waren das. Und ich habe es genossen, weil es ist so selten, dass er mit dem Buben wirklich lachen kann. Man muss ihn Simon hören, wann er lacht. Es ist erschreckend, wenn er so provozierend lacht oder was. Und wenn man ihn hört, wenn er das Herzen lachen, da kullert er dabei so. Und dann wir kullern und lachen. Ne? Und auf einmal kommt er mit einem strahlend weißen T-Shirt. Hat er die Gina gehabt, hat ein strahlend weißes T-Shirt angehabt, hat Hosenträger angehabt und ist auf einmal aufgebläht da gestanden. Und ich mir denkt, aus. Das war wieder, zack, wie wenn man ein Blatt umdreht Und auf einmal ist der da gestanden, hat sie aufgeblasen und hat sie gefühlt. Ja, es war ein absolut neues Lebensgefühl. Also man kommt sich ganz anders vor. Man kommt sich irgendwie als Punk, da war ich so voll Mann, gibt mir alles am Arsch dabei und so. Und als Skinhead, da hab ich irgendwie so absolut Rebellische gehabt. Jetzt bin ich was, da hat man eigentlich das Gefühl gehabt von Stärke. Den wichtigsten Einfluss auf Simons Haltung übt bis heute der Vater von Simons Freund Markus aus. Ehemals Mitglied der NPD rückt er Simons Geschichtsbild zurecht. Damals, als er links war, sprach er mich an, dass im Nationalismus so viele Verbrechen vorgekommen sind. Er hat sich damals mit mir darüber unterhalten und er sagte ihm, ja, die Nazis hätten so und so viele Verbrechen und so weiter begangen. Da habe ich gesagt, ja, und wenn ein Mensch umgekommen ist, dann war das einer zu viel. Aber es gab ja nicht nur die Nazis, sondern ich habe ihm erzählt von einem anderen Art von Nationalismus. Die ausschlaggebenden Punkte, das waren das, damals, ich habe die Rechten kennengelernt, ich habe mit denen sogar positiv verstanden, ganz speziell mit einem ehemaligen Führer von denen, durch den Nils Bernd selber. Der hat mir viele Sachen nämlich erzählt, was eigentlich die Verbrechen gewesen sind der Linken und was die positiven Seiten gewesen sind im Dritten Reich oder der Nationaldemokratie oder Monarchie, je nachdem. Aber ich muss sagen, mir tut der Simon leid, weil er in der Familie eben alleine gelassen wird mit seiner Meinung. Und er wird nicht angehört, es wird nicht gefragt, warum und wieso, sondern es wird einfach nur verurteilt. Und ich kann niemanden verurteilen. Ich würde nicht den schlimmsten Verbrecher, nicht einmal einen Adolf Hitler verurteilen, bevor er sich gerechtfertigt hat. Zu so einer Montur gehören also meine 14-Loch Rangers, dann eine Kampfhose oder eine blaue Jeans, dann der Gürtel, dann Hosenträger teilweise, und ein Fred Perry Hemd oder Fred Sherman. Ben Sherman. Oder Pullover, Fred Perry, Landstyle und eine Bomberjacke. Das ist dann so, ist ein normaler Skinny, da kennt man daran. Der normale Skinny, vor allem hier in Deutschland, eben die 14 Loch, eine Domestos, meistens eine grüne Bomberjacke. Das hat sich vor allem ganz stark in den Osten durchgesetzt, wie ich mitgekriegt habe. Simon macht sich in seinem Zimmer mit seinem Freund Markus ausgefertigt. Dann Fred Perry und Hosenträger. Dann gibt's natürlich die Wenn er eindeutig als Rechtsradikaler auftritt, nennt er das entsprechende Outfit Montur. Wir haben Bomberjacken geschnitten, nur innen ist halt so ein Futter, so ein Karo-Futter. Was ich vorher angehabt habe, ist total verboten. Hakenkreuz drin, Adolf Hitler drauf, rechte Hand, Hitlergruß drauf. Also Adolf Hitler European Tour ist ein recht provokantes T-Shirt, wo drauf steht so Europa-Tour 1939 bis 1945 und so die Länder. Szenen einer Ehe. Der Vater, ein Alkoholiker, ist als Binnenschiffer unterwegs. Die Mutter, Susanne, bei Simons Geburt, 19 Jahre alt, ist Krankenschwester. Streitereien ums Geld, Eifersuchtsszenen. Es war irgendwie, wenn man es zurückdenkt, immer ist es eigentlich nicht so gelaufen, wie man es sich jetzt so richtig schön vorstellt. Er ist gezeugt worden, sicher nicht in Akt der Liebe, sondern in Akt der Egoismus. Er hat eine Schwangerschaft durchgemacht, indem dass ich wirklich mich gefühlt habe, also ich bin da damals schon systematisch kaputt gemacht worden an Selbstwertgefühlen, was natürlich aber auch ein Kind prägt, am Fötus. Mit Selbstmordgedanken, ich meine, ist meiner Meinung nach prägt das alles. Dann, wie gesagt, diese rasante, nicht vorverlegte Entbindung, wobei es auch da Probleme gegeben hat. Dem haben sie mit der Sauglocken geholt, weil er akkurat nicht kommen wollte. Er hat sich quergestellt mit Händen und Füßen. Und dann war er halt da. Dann war okay, er war der stolze Vater, er ist vielleicht hier und da mit dem Kinderwagen spazieren gefahren, wohin? Zum nächsten Gasthaus und dann war er halt wieder nicht mehr nüchtern. Ne? Dann war dann auch die Situation, damals auch die finanzielle, ich habe oft nicht gewusst, wie soll ich Windeln kaufen, es war eine Katastrophe. Und er mich aber wiederum so hingestellt hat, ich kann mein Geld nicht umgehen. Ne? Und ich habe immer schlechte Gewissen gehabt, na, ich bin schuld, ich kann mein Geld nicht umgehen. Na, und der war auf Montage. Man muss sich vorstellen, ich habe damals an die 10 Kilo abgenommen, nicht weil ich auf Diät waren war, aber in dem Zeitraum habe ich nur von Käfer und Butterbrot gelebt. Im Nachhinein sage ich, leiwand war es, weil ich 10 Kilo verloren. Nicht? Aber ich hätte nichts anderes machen können, weil sonst hätte ich die Windeln nicht leisten können. Er hat aber überall erzählt, er ist der Großverdiener und ich bin diejenige, was nicht auskommt. Nicht? Und ich habe das geglaubt. Das war das Problem, ich habe das echt geglaubt, was er mich hingestellt hat. Und der Simon ist aber so aufgewachsen auch. Ich war als Mutter immer repräsentiert, als von seinen Eifersuchtsszenen angefangen, ich die Schlampen gehe mit jedem Patienten und mit jedem Doktor ins Bett. Ich als Unfähige, ich meine, das Vokabular war bis maximalste unter die Gürtellinie, als damit konfrontiert worden, ich bin nicht die Mutti. Ich bin der letzte Dreck, ich bin die größte Schlampen, ich bin sicher nicht ein Mensch, der man Vertrauen haben kann. Okay, mein Vater, war wirklich, was ich sagen geht, erzieherischmäßig ein Arschloch. Das stimmt schon. Wie auch meine Mutter behandelt hat. Nur weil meine Mutter hat sich mir drauf ankommen lassen. Ne? Sagen wir mal so. Es war oft auch zu Unrecht, wie mein Vater reagiert hat, aber öfters hat auch meine Mutter da ein bisschen mit Rolle gespielt. Es ist immer so, ich sag, das Problem in der Schwangerschaft entwickelt sich meiner Meinung nach das Urvertrauen eines jeden Menschen. Ich fange jetzt zu malen, aber es belastet mich heute noch. Ich habe das Problem, wenn man das vorbei ist, dann höre ich wieder auf. Ich bin der Typ Mensch, der was mit an solche Sachen erinnere. Ich spüre das körperlich. So wie man, wenn man psychisch kaputt terrorisiert wird, tut man das körperlich umwandeln. Und das ist das Problem beim Simon. Hat auch gelitten darunter. Wenn ich Schläge habe, okay, habe ich blaue Flecken, wenn ich bin, ich habe einen gebrochenen Arm. Aber irgendwann bin ich stark und hau zurück. Wenn ich psychisch terrorisiert wäre, das geht so weit, dass man das körperlich spürt. Aber man kommt nicht aus. Und das sind die Dinge, wo ich heute noch leide. Und er genauso. Eingefahrene Eskalation zwischen Mutter und Sohn. Weil es ist auch oft so, wenn ich nachrichten. Halt das Maul, wenn ich rede! Weil du einen Ost runtergelocht hast. Drum habe ich dich zusammengeschissen. Sonst gar nichts. Du bist was meine Mutter auch lieben gern tut. Du hast einen Ost. Was meine Mutter auch lieben gern tut, ist das, wenn sie im Fernsehen was sieht. Nachrichten. Rennt sie in mein Zimmer und scheißt mich zusammen. Oder wenn ich schlafen würde und sie lest was in der Zeitung. Neonazi schlagen den zusammen oder Neonazi sind Asi, Hermann. Dann schlafe ich noch, dann stürmt sie mein Zimmer rein. Du Nazi-Schwein! Du Nazi-Schwein! Also, und dann würde ich am liebsten gleich die Knarre nehmen und ihre Kugel durch den Kopf schießen. Hör mal gut zu, das sind schon Märchengeschichten. Das sind keine Märchengeschichten, da kannst du an Franz fragen. Dann frag ihn Franz, das ist kein Problem für mich. Das sind schon psychosomatische... Ich weiß schon, dass das kein Problem ist. Das machst du schon mit dem Arsch. Sei mal nicht besser, Simon. Aber jetzt... Da wurde zum Beispiel... ...am Teppich. Jetzt klangt schon an. Jetzt halt mal das Maul, wenn ich jetzt rede. Ich brauch... Du sollst das Maul halten, wenn ich mit den Typen rede! Du vergisst anscheinend noch immer, dass von mir aus der Mensch mit dir so reden kann. Oder du mit dir. Du hast überhaupt nicht mit mir zu reden, ist das klar? Ja, dann piss dich. Die Tür, tschüss. Kein Problem. Da ist der Österreich. Verpiss dich. Tschüss. Mach ich auch. Du wirst Windeln kommen, weil du nichts zum Fressen hast. Na, halt das Maul. Ich habe auch Angst manchmal eben, dass er ihr was antut, also der Simon, der Susanne. Und da muss ich halt schon drauf sagen, so wie es gestern gewesen ist, habe ich zu der Susanne gesagt, bitte ruf mich bitte an, dass ich weiß, nach einer Stunde oder was, ob sie das bei euch gelegt hat oder was, weil ich habe echt Angst, dass er dir was antut. Ne? Und ich hoffe, oder ich glaube halt, dass er so weit in den Griff hat, dass er seiner Mutter nichts antut, der Susanne. Weil er weiß, dass ich noch dazwischen bin. Also er hat doch noch eine Angst auch vor mir, dass wenn er seiner Mutter was tut, dass er es dann doch noch mit mir zu kriegt. Es ist oft ein Teufelskreis. Es ist irrsinnig schwer. Es ist ein Horror. Es ist echt ein Horror. Es ist, und im Nachhinein weiß ich, ich meine, es war das schon wieder nötig oder was? Aber es ist, wie gesagt, ich weiß, auch ich brauche Hilfe. Ich weiß es. Gespräch beim Mittagessen. Beim Thema deutsche Wertarbeit erhitzt sich die Situation, als Simons Stiefvater ihn nach seinem japanischen Motorroller fragt. Ja, wieso kaufst du nicht was Österreicher, was Deutsches? Warum kaufst du so einen Japaner, wenn der Deutsche besser ist? Der übliche verbale Schlagabtausch beginnt. Der Japaner hat uns im Zweiten Weltkrieg geholfen, war ein nationalsozialistisches Regime. Japan und Hitler gegen die Russen, Bolschewismus, Konzentrationslager, die deutschen Ostgebiete in Polen und mit den Merowingern. Endet die erste Runde. Kein Deutscher hat was im russischen Bolschewismus Angst. Meinst die abgeschissenen Hosen möchte ich nicht sehen, die was in Kram gegangen sind und was Schiss gehabt haben, dass sie es nicht überleben. Simon, ich möchte nichts anderes sein. Ich wünsche nicht, dass es zu einem Krieg kommt. Aber wenn es zu einem Krieg kommt, dann möchte ich ganz gerne fliegen sein. Und jetzt mal neben dir auf dem Uhrwaschel sitzen. Geht. Und dann riechen, was jetzt mal, wenn irgendwo eine Kugel vorbeigeht, möchte ich dann riechen, wie du die Hosen geschissen hast. Das wenn er war er nicht in der Totenkopf SS und würde bei KZ-Lagern aufpassen. Ja, und meinst du, da geht's dir nicht am Rang, der ist ja. Aber gewaltig. Nicht umsonst ist in den Polen dann so scheiße gegangen. Und den Deutschen, dass er scheiße gegangen ist. Ich weiß nicht, wie so richtig der Deutsche daheim ist. Der ist sogar noch in Polen auch mit daheim ansässig. Mhm. Na also, aber gegen die Polen hast du was. Ja. Das sind Ausländer gegen die. Das sind die, die was nur das Deutschen. Land genommen haben. Schlesien, Pommern. Das ist unser Land, das ist nicht Polen. Ja, ja. Wer sagt denn das? Das sind nur Umgebürger. Danzig, Breslau und Stettin sind deutsche Städte wie Berlin und nicht irgendwie was Polakisches. Und früher sind die Merowinger durchmarschiert und was ist dann? Ha? Was waren die Merowinger welche? Auf jeden Fall keine Deutschen. Echt? Ich gebe es ja zu, das Dritte Reich, es hat Schandtaten gemacht. Menschliches Verbrechen, wie man es eigentlich in der Gesellschaft nennen würde. Das, was ich kritisieren tue, ist rein das, dass die Kriegsverbrechen anderer Länder wirklich nie in kein Geschichtsbuch erscheint. Denn was die Russen angestellt haben, okay, das ist bekannt. Das ist bekannt, weil wie die Kuba-Krise war und so weiter und überhaupt der Kalte Krieg, der ist ja ganz schön gegen den Kommunismus gehetzt worden, da haben auch noch gewisse Sachen gesagt, gell? Oder eben zum Beispiel, was auch eine recht interessante Sache ist, zum Beispiel, dass die Amerikaner in den letzten Monaten des Krieges haben sie sämtliche Länder aus Südamerika gezwungen, den Krieg Deutschland zu erklären. Zum Schluss hat ja 1945 insgesamt über 90 Staaten Deutschland den Krieg erklärt. Das war auch unter Zwang der anderen Weltmächten, wo es ja eigentlich auch nicht gesagt wird, die Verbrechen eigentlich an der Zivilbevölkerung, jetzt ganz speziell, was die Amis gemacht haben in Vietnam. Steht in kein Geschichtsbuch. Oder überhaupt, da heißt es immer die maschinelle Vernichtung einer menschlichen Rasse, so wie der Antisemitismus, was Juden jetzt angeht, wo wir die Juden eigentlich ausgerottet haben. Okay, wir haben es gemacht, aber die anderen Länder haben es auch gemacht. Ganz speziell auch die Russen, weil die Russen haben ja überhaupt was gegen, also Kommunismus hat überhaupt was gegen Religion. Deswegen haben die ihre eigene Kirche da gehabt. Und da haben es auch die Juden sozusagen verfolgt. Also die haben ihre Gulags gehabt, die KZs in Sibirien. Und was haben aber die Amis gemacht? Also die Amerikaner drüben, was sie auch immer noch machen mit den Indianern? Da haben sie auch jetzt einfach, wenn man nimmt, die gesamte Rasse ausgerottet. Der Simon hat prinzipiell einmal sehr schlecht gesprochen. Er konnte nicht kommunizieren. Das hat davon zu tun, indem dass wir leider keinen Familienaspekt gehabt haben. Mein Mann, wie gesagt, war ehemaliger Seemann. Der Simon hat nie eine Sozialstruktur gehabt, er hat keine Sandkastenbeziehung gehabt. Das, was er machen hat können, war, das war, weil wir haben zwei Schäferhunde gehabt. Also seine Spielgefährten waren zwei Schäferhunde. Ich war halt mehr oder weniger diejenige, was halt noch da war, aber er konnte nicht sprechen in dem Sinne. Er war noch nicht fähig, einen sinnvollen Satz zu machen. Andere Leute, wenn mit ihm gesprochen haben, oder in Wien unten waren sie mal da, also die versteht den Buben nicht. Ich als Mutter schon, ne? Ja, er kam mit 3 Jahren in den Kindergarten, was unter mit Klosterschwester geführt worden ist, und sein großes Handicap war dabei, er war nicht getauft. Er war nicht getauft, und also ich hätte das nie geglaubt, dass man das dann wirklich so noch heute bei uns so betreibt, ein Kind damit so hilflos zu terrorisieren. Ich glaube, das ist genau der Zeitpunkt, wo ich den Hass gegenüber Christen gehabt habe, weil ich hasse Klosterschwestern, also die haben mich direkt, also das ist, da ist mir vorgekommen ein Witz aus. Also ich war immer der Sündenbock und da war es halt ganz speziell. Die haben mich wegen jedem Scheiß, der kam mich zusammengeschissen gehabt und alles und zeigt, weil ihnen irgendwie was nicht passt hat. Warum kann ich mich genau nicht so erinnern? Weil den hat sich mir dann genervt, wenn ich irgendwo bei jemandem, wo ich, wenn ich irgendwo gespielt habe und die soll mich da nicht hinsetzen oder sonst irgendwie, kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nur erinnern, dass sie ins Arschlöcher waren. Der Simon hat mir erzählt, auch im Nachhinein, für mich eigentlich unzusammenhanglos, wann er was angestellt hat oder wann er was gesagt hat, was nicht so in den Ohren der Kindergartentanten gepasst hat, dass er da so eine greisliche Salbe auf die Zunge gestrichen haben. Er hat mir es auch nie direkt erzählt, wenn er zu Hause gekommen ist. Das habe ich erst erfahren in der Schulzeit. Hat er mir Vorwürfe gemacht. Er hat ja das auch eigentlich damit mir Vorwürfe gemacht, ab dem Moment, wo ich in Nachtdienst gegangen bin und eben auch relativ, zwar zu wenig, ich habe nur 3 Stunden im Tag geschlafen, dafür am Wochenende mehr, aber da ist schon das erste Mal gekommen, davor, ja, du bist ja nie da, wenn ich dich brauche. Und das tut mir heute noch weh. Dieser Spruch, das tut mir heute noch furchtbar weh. Auch wenn mir bewusst ist, es ist vorbei, ich habe die Schule gemacht, ich habe den Schluss nicht gemacht, aber dieser Spruch alleine, wenn das Kind gesagt hat, du bist nicht da, wenn man dich braucht. Das ist nämlich intuitiv. Es ist nur mal, wenn man eine junge Mutter ist, man ist fürs Kind da. Man braucht nicht sagen, es ist nur mal die Lebensaufgabe. Für das ist man eine Mutter und für das hat man ein kleines Kind. Man kann nicht wie ein Gluckendes vor allem schützen, vor Erfahrungen schützen. Aber ich habe ihn, wie gesagt, nicht vor seinen Vater schützen können, vor Situationen im Kindergarten. Und man hat gesagt, kriegt im Nachhinein, du warst nie da, wenn man die braucht. darf ich eigentlich. Was anderes gibt's nicht? Bei mir gibt's bitte Spaghetti ohne Fleisch. Warum? Was? Weil ich kein Fleisch da habe. Scheiße. Nur Tomaten, tralala. Was, Käse? Passt das so? Käse habe ich. Ja, man behauptet ja auch, Hitler war angeblich ein Halbjude. Angeblich. Da werden ja verschiedene Studien gemacht. Er hat es ja mindestens sehr arisch aus der Wäsche geschaut, ne? Groß, blond, mindestens war nicht noch mehr groß, nicht? Also man hat sehr große arische Merkmale gehabt, was er eigentlich an anderen verlangt. Wenn Sie wissen, was arisch heißt, eigentlich heißt er arisch reinrassig, aber das weiß er nicht. Ja, was ist reinrassig? Ja, Simon und Drexi, was ist reinrassig? Das ist alles relativ. Und was ist relativ? Relativ ist Ansichtssache. Frage, was ist Rasse? Den kannst du ja auch 100 Jahre unterholen. Nicht? Darüber möchte ich jetzt gar nicht reden, weil da kommt immer so eine Schreierei wieder raus. Oh, er nimmt Rücksicht, er entwickelt sich weiter. Nein, meine Mutter ist eine aufgeklärte Pazifistin. Och, alles ist schön und was kein ist Krieg. Denn Pazifist? Pazifist ist der, was gegen die gewaltlose Leben ist. Gegen das gewaltlose Leben? Für das gewaltlose Leben. Ja, und was ist da so schlimm dabei? Es geht Wenn es keine Autoritäre geben würde, würde hier die totale Anarchie sein. So schaut's aus. Nein, nicht ganz. So schaut's nicht aus. Das stimmt nicht so. Da gibt es auch jeden berühmten Spruch von Adolf Hitler, so wie in Jürgens und Birchel, habe ich das gelesen, über so gewisse Zitate. Dies ist drin, ein deutscher Junge, der in Deutschland geboren wird, wird weder ein halber Demokrat oder ein halber Pazifist oder ein gesamter richtig nationalsozialistischer Deutscher. Das, was man hier hat, ist natürlich sowas, österreichisches, Alt-Hippie-Syndrom könnte man meine Mutter nennen, aber... Ich war leider kein Hippie. Da bin ich leider noch zu jung. Hippie-Zeit war ein paar Generationen. Können Sie diese Frau vorstellen mit Dreadlocks? Meines Erachtens nach ist auch die Susanne die Anstecherin. So wie es mir vorkommt, ist halt die Susanne weiß halt manchmal nicht um das, was geht, was der Simon wissen will. Und von ihr ist das eigentlich das Sticheln, ist das eigentlich ein Umspielen, weil sie es nicht weiß und nicht einem die richtige Antwort geben kann, ist das ein Umspielen, dass einem sie eben aufsticheln tut, weil sie es nicht weiß. Meines Erachtens nach ist aber nicht wissend, ja, nicht, dass man denkt, dass man dumm ist, sondern man weiß nicht, man kann nicht alles wissen, weil wenn man alles wissen, dann war man Gott. Aber eben das nicht zuzugeben, tut sie das umspielen, weil das macht es gern bei mir auch, wenn es um was fragen tut, tut es halt um ein Dummsticheln ausweichen und ich steige halt Gott sei Dank nicht mehr drauf ein. Ne? Aber der junge Mann, der Sohnemann, der Simon, der steigt halt darauf ein natürlich und dann kommt es natürlich zu einer Eskalation. Ich wünsche mir den ärgsten Feind, das, was ich mitgemacht habe, weil es war mein Lebensweg. Es ist mein Lebensweg und ich habe auf das weiter aufgebaut. Aber das finde ich meinen ärgsten Lebensfeind nicht, als mit dem, der was schon unter der Erde ist. Ich sage, okay, jeder hat sein Leben, jeder hat seine Aufgabe und jeder muss damit fertig werden. Okay, jeder sucht sich seinen Lebensweg aus. Ich meine, ich kann mir nicht aussuchen, wo ich auf die Welt gekommen bin. Aber was ich daraus mache, liegt in meinen Händen. Aber gewisse Dinge, die schuld, ich, was ich preisgezahlt habe. Jedes Mal das Gleiche. Weil ihr Sohn bin ich ja nicht, weil ich bin nur ein Nazi-Arschloch. Wo ich auch gesagt habe, wo ich dann am Morgen, das ist ja dann nicht mehr meine Mutter, weil von seiner Person, die was die Lehre von Marx und von Stalin, hochjubeln wird. Ich kenne mich nicht einmal aus damit, das ist der Witz an dem Ganzen. Ja, das behauptest du jetzt, aber komischerweise kennst du gut aus dem Kommunismus. Ich kenne mich nicht aus dem Kommunismus, man lest gewisse Artikel, wo ich sagen kann, okay, das habe ich mal gelesen. Und das ist eine Information, aber auskennen tue ich mir überhaupt nicht. Das ist nämlich der Witz aus dem Ganzen, oder das ist eigentlich das Bequeme meinerseits, politisch, geschichtlich, das sind Dinge, was man mit dann eher die Dinge erschüttern, mit wo wir die Leute gelebt haben, aber politisch kenne ich mich nicht aus. Ich kenne mich nicht aus, das ist für mich zu hoch. Vielleicht habe ich selber genügend zu viele Probleme, dass ich mich da auseinandergesetzt habe. Verstehst? Aber ich kenne mich nicht aus. Aber was mir einmal erzählt, was ich alles weiß, jetzt bin ich immer von mir selbst fasziniert. Das ist ja wahr. Was das, ich sage ja, er hat herumgegeben. Was bin ich ja? Ist ja egal. Endet oft mit Umbringen, mit Türen zu knallen, mit Dinge kaputt machen, mit alles wieder hinschmeißen und du bist schuld, wenn ich jetzt keine Schule mache und du bist schuld, wenn ich mich nicht bewerben tue. dann bin ich schuld, weil ich wieder einmal mein Thema angeschnitten habe, was ja nicht passt hat. Deshalb kommt das, bin ich wieder schuld, wenn er sich nicht bewirbt. Und ich bin schuld, wenn er keine Schule macht, weil das macht er dann aus dem Age-Age-Prinzip. Und ich bin schuld, dass er das noch nicht hat. Und tralala. Und ich bin schuld, dass er anscheinend noch immer da wohnt, weil ich halte ihn ja zurück mit Fesseln und Ketten und Knebel, weil er das noch immer nicht geschafft zum Ausziehen. Wenn wirklich irgendwann mal wieder irgendein Diktator kommt, nicht unbedingt rechts, aber reiner Diktator, der möchte gerne da mittrennen bei den neuen Diktator, möchte dafür sorgen, dass die in Dachau oder sonst irgendwo reinkommt. Das möchte ich mir wünschen. Das möchte ich mir ihr direkt wünschen. Weil wie vielen Skinheads sie schon das Leben schwer gebracht hat, hier in der Umgebung, nämlich die Bullen vorbeigeschickt hat und all solche Sachen, hat sie viele Feinde hier. Mit jedem Wort siehst du, was für ein furchtbar traumatisches Kind du leider bist. Man kann es nicht ändern. Kind bist du ja angeblich keins mehr, auf das nimmst du, auf deine Mannespracht nimmst du immer um Anrecht. Also benimm dich völlig nicht wie ein Kind und entwickel dich endlich weiter. Entwickel dich mal zu einem Menschen, ist das klar? Er ist stolz darauf, dass seine Kinder mal Heil Hitler schreien werden. Er wird als erstes er dann gleich Springerstiefel anziehen. Dann tue einmal Kinder einmal ernähren und dann reden wir weiter. Was so ist. Es ist so. Mach endlich einmal was, dass du glücklich bist, weil so glücklich schaust du auch nicht aus der Wäsche. Ja, wenn ich hier oben bin. Was soll ich machen? Es ist so, ich muss akzeptieren, andere haben körperbehinderte Kinder, andere haben andere Kinder, ich habe so ein Kind. Was soll's? Du willst sowieso nicht mein Kind sein, also ist das eh wiederum nur mein Thema und nicht dein Thema. Und da könnte man 5 Stunden im Gras regen, nutzt man nichts, ich muss arbeiten gehen. Was soll's? Sonst habe ich nämlich keinen Parkplatz mehr. Eines Tages war das ja da so, wir sind auch in der Küche gewesen und da ist er auch ausgerastet und da habe ich mich zur Rede gestellt und er hat nachher zu mir gesagt, er bringt uns alle um. Und ich habe zu ihm gesagt, wenn das so ist, Simon, irgendwann einmal muss ich das aufhören. Du bist alt genug geworden, du kannst einmal anfangen zu überlegen, wenn du das als 14-, 15-Jähriger sagst, dann ist das okay, aber mit 16 Jahren muss man schon ein bisschen mehr denken. Du hast Vorstellungen, was selber dein Leben betrifft und was du machen willst. Du kannst nicht hergehen, kannst sagen, alle, die was dir nicht gesinnen, dass du dich umbringen tust. Und irgendwann reicht es mir einmal und jetzt gehe ich dich anzeigen. Da bin ich mich halt hergegangen und habe ihm angezeigt, ne? Mit der Bedrohung, dass er uns alle umbringen will. Und wie ich von dem also außer Haus gegangen bin, zur Polizei gefahren bin, ist in der Zwischenzeit er hergegangen, das weiß ich noch von der Erzählung von der Susanne, ist er hergegangen und hat sich ein Messer langs und irgendein Spieß hat er was mitgenommen und ist raus und hat zu der Susanne gesagt, ja, er wartet darauf, bis ich heimgekommen bin und dann sticht er mich ab. Ne? Und die Susanne ist aber dabei Zwischenzeit hergegangen, hat das bei der Polizei aber auch gemeldet, ne, dass er das vorhat. Und wie ich zu der Polizei nachher hingekommen bin, hat der Polizist eigentlich schon gewusst, wie ich hingekommen bin und was gegangen ist. Ne? Und hat er gemeint gehabt, zwar, es wird nicht viel, sehr viel rauskommen aus dem Ganzen, aus der ganzen Sache, sondern da müsste erst was passieren. Habe ich gesagt, na, das ist auch gut, da muss man erst einen umbringen, dass was passiert. Ne? Habe ich gesagt, ich mache aber trotzdem die Anzeige, weil so kann es nicht weitergehen. Ne? Dann habe ich nachher die Anzeige trotzdem gemacht bei der Polizei. Und dann ist er auch vorgeladen worden zu der Polizei und er ist dann nachher doch auch von der Richterin gekommen, die hat das wohl ein bisschen abgeschüttelt und abgebeutelt, hat gesagt, da kommt nichts raus, da kommt nichts raus. Aber es ist dann doch rausgekommen, dass er 2 Tage sich einmal das Gefängnis von innen ausschauen hat müssen. Und das hat meines Erachtens noch sehr wohl an ihm was bewirkt, weil er hat einmal gesehen, wie das von innen ausschaut. Und er hat einmal vor allem gesehen, dass das was anderes auch gibt. Nachdem Simon uns angezeigt hat, sind wir, ich meine, er war damals minderjährig, also es ist so, man bis 16 ist natürlich das Kind zu schützen und da wird man massiv natürlich, also war wirklich also beängstigend, was ich da vorstelle, bei der Grippe und also da wird mir psychisch auch ausgezogen, auf Deutsch gesagt, ich meine, sie war nicht dumm damals, sie hat nur gesagt, also sie hat noch nie so ein großes Kind nach Liebe schreien gesehen, sage ich, ja, es ist schon, da haben sie schon recht, aber wissen Sie, vor 2 Tagen habe ich seine Springerstiefel 2 Zentimeter vor meinem Gesicht gehabt, also was soll ich machen? Ja, mir ist es bewusst, aber von mir will er meine Liebe nicht. Meine will er nicht. Meine tut er mit massivster Aggression auf Abstand halten. Ich weiß sehr wohl, dass er es braucht, aber was soll ich machen? bin zweimal fast aufgekommen und einmal aufgekommen. Wir sind der Bruch hin. Ich hab nur mit der rechten hingeschlagen. Volksfest in Vilshofen. Jetzt kommen wir noch einer Bullenkontrolle entgegen. Herunterhängende Hosenträger, weiß mit eisernen Kreuzen drauf, Schlappen um die Oberschenkel von Simons Freund Markus. Markus schreitet voran. Seine Haltung signalisiert Entschlossenheit und Angriffslust. Hinter ihm Simon und die anderen Skinheads aus Vilshofen und Umgebung. Alle in voller Montur. Die Leute weichen zurück, es bildet sich eine Gasse. Die Gruppe bietet Zusammenhalt. Nicht ohne Neid macht Simon eine abfällige Bemerkung über einige Jungs, die zur Realschule gehen. Sie stehen auf der anderen Seite. Das Lustige ist, genau diese Typen, die was so lustig ausschauen, die gehen entweder in die Realschule, Gymnasium, denen ist mir langweilig im Leben. Dann erklärt Simon die Lage. Möglicherweise könnte es später Stress geben mit den Punks, die sich ebenfalls auf dem Volksfest rumtreiben. Wenn sich eine günstige Gelegenheit ergibt, will man sie verprügeln. Das wird beim Volksfest ist eigentlich schon, weil da treffen sich, wie es vielleicht merkt, aus sämtlichen Skinheads aus der Umgebung Ortenburg-Vilshofen jetzt ganz speziell jetzt Ortenburg, weil vor allem die edleren Skinheads, wie du jetzt vorhin gesehen hast, die kommen auch aus unserem Bezirk, wenn man nimmt. Das sind die, was am längsten dabei sind, genau wie ihm. Sonst ist es eigentlich recht amüsante Stimmung. Bis jetzt hat es keinen Stress gegeben. Ich hoffe es auch, dass es weiterhin Stress gibt. Weil Idioten gibt es immer noch, weil jetzt ist erst 9:30 Uhr. Jetzt warten wir mal bis 11 Uhr, wenn schon mal jeder angetrunken ist. Dann schaut es ein bisschen anders aus. Sing heil! Hey, der Marco! 3 Stunden später. Simon ist enttäuscht, dass der Angriff auf die Punks nicht stattgefunden hat. Verbittert äußert er sich über die mangelnde Disziplin seiner Truppe. Die Sache ist so, dass wir eigentlich jetzt einen Haufen linksextremer Penner, so wie wir sagen, denen zeigen wollen, wie eigentlich die Chefs hier sind. Das Problematische, was uns entgangen ist, ist das, wenn es heißt Truppe Vormarsch bei uns, soll die gesamte Truppe gehen, aber jeder, oh, ich muss mein Bier holen oder sonst irgendwas, da kann einfach nichts organisiert werden, wenn jeder was anderes tut. Und deswegen, das ist das Einzige, was bei uns in der Truppe verurteilen nur. Kameradschaft und Zusammenhalt gibt es zwar, nur wenn jeder einen eigenen Kopf hat, dann ist das scheiße. Weil ich sag, alles am Tor. Der Gotti fehlte, der Tittes fehlte, der Erke fehlte, sämtliche Leute fehlten. Ja, stell dir mal vor, da kriegt einer aufs Maul. Und wir sind mal im Freakfest. Dann rennen alle durch die Gegend, einer kriegt eins aufs Maul und der Rest ist weg. Aber wenn es einzeln geht, ist es natürlich klar. Nein. Deswegen sag ich ja in der Truppe. Ja eben, dann sagt dir keiner. Jetzt bin ich gespannt, ob ich morgen jetzt die Arbeit kriege. Wenn ich dort Arbeit kriege, dann sage ich gleich, dass ich am Dienstag anfangen kann. Weil je schneller ich Arbeit kriege und je schneller ich Geld verdiene, desto schneller bin ich aus diesem Affenhaus raus. Simon will von zu Hause weg. Er bewirbt sich um eine Lehrstelle, nachdem er 3 Lehren abgebrochen hat. Weil mir geht auch dieser verdammte Dialekt von den beiden auf den Nerv. Sein Stiefvater Franz will die Bewerbung auf dem Computer schreiben. Richtige Bewerbung mit den Unterlagen in Tiefenbach. Suchen zum 1. September 1999. Auszubilde denn in Kfz-Handwerk, schriftliche Bewerbung mit üblichen Unterlagen. Erbeten ein Auto aus Erich-Rohn, Göttingen, 94113, Tiefenbach. Da schreibe ich nur hin. Leidels, brauche Arbeit, also Lehrstelle. Und wenn sie jetzt noch keine Lehrlinge brauchen, dass ich dabei ein Jahr Hilfsarbeiter tue oder sonst irgendwie, je nachdem, weil ich habe jetzt die Chance, in Passau in der Schule zu gehen, wo ich den Qualen nochmal nachholen. Franz macht Simon verschiedene Berufsvorschläge. Doch dann driften beide vom Thema ab. Bäckerlehrling ist auch nicht, oberhalber Bäckerlehrling. Aber Koch war für dich sowas erst. Schau dir mal an. Ich bin, deswegen mache ich jetzt einen Fehler. Ach nein, das ist im Gegenteil. Das ist genauso wie beim Zuckerbäcker. Zuckerbäcker hört irgendwann auf zum Naschen, weil es einem bis da oben da steht. Ja, bis dahin, soweit ist, hat er so einen Bauch wie du. Du, pass auf, wenn mir zwei sich auf eine Waage stellen, glaube ich schon, dass du mehr Gewicht hast als ich. Also, bei mir wappelt es so, aber noch nicht so stark. Ja, ich bin aber dafür schon 52 und du bist nicht einmal noch 18. Das ist ein großer Unterschied, lieber Freund. Ich bin dagegen Muskelpakt. Ja, das Muskelpakt. Ist außerdem habe ich schwere Knochen. Das ist nur eine blöde Ausrede, schwere Knochen. Da gibt es keinen Unterschied nicht zwischen schwere Knochen. Das ist fett pur aufgefressen. Nicht einmal Muskeln gescheit, wenn du wenigstens Muskeln hättest. Frag ihn, was habe ich gestern geschafft? Bäcker, was haben wir denn gestern geschafft? Hau den Lukas. Ja. Hau den Lukas. Ja. Das ist genauso, wie wenn du mit einem da kommen hörst und sagst, Krafttraining da. Auf das kommt es gar nicht an. Das kommt auf die Schnelligkeit und aufs Können und Wissen an. Weil du kannst dann so austricksen, so wie der Goliath, der Riesen der Goliath. Der Riesen der Goliath. Das heißt David der Goliath. David und Goliath, ne? Bitte. Also. Goliath war der Riese. Ja. Und der David hat gewonnen gegen einen Riese. Das hat damit nichts zu tun. Der Typ hat eine Waffe gehabt, der Goliath, ne? Ja, heißt. Du glaubst auch nicht, du bist mit Waffen stark. Das glauben die anderen auch, deswegen habe ich ja Waffen. Mhm. Ja, ja. Was hast du denn für Waffen? Verschiedene Sachen. CS-Gas, Gasknarre, Butterfly, Springmesser, die typischen Sachen. Schlagring. Das finde ich auch eigentlich für unfair, ne? Für was braucht man eigentlich Waffen? Man hat ja seine Hände, wenn man raus. Ja, das Problem ist nur das, dass die Kanaken scheißen drauf, die haben Schafe genommen. Du, wenn ich da auf so einen Zug gehe, auf so einen Kanaken, der müsste halt in die Hosen schon scheißen, bevor der noch auf irgendwas hingreift. So eine Ausstellung müsste die haben, oder müsste haben. Da ist der gar nicht auf eine Idee gekommen, auf sowas zum Hingreifen. Ja, seine gesamte Bruderschaft dabei. Der muss noch oben drei Angst haben. Du, und wenn das 20 sind, dann nehme ich mir einen außer und die anderen, die gingen auf Zeiten, weil die haben selber einen Schieß, wenn du den einen schön mit der Hand zerlegen tust. Ach, Schmarrn. Die einzige Übereinstimmung zwischen Simon und Susanne ist die Genugtuung über den Tod von Simons Vater. Dass mein Vater gestorben ist, das habe ich bloß per Zufall erfahren. Da war ich halt im Bahnhof in Passau und da habe ich meinen ehemaligen Nachbarn getroffen. Gell? Und haben mich gefragt, ja, kann es sein, dass dein Vater gestorben ist? Und ich gefragt, wieso das? Nein, davon weiß ich nichts. Ja, in der Zeitung steht halt drin, das ist Werner Hans Weigel. Wird wohl mehrere geben oder sonst irgendwie. Gell? Ja, ist ja wurscht. Aber es hat meine Mutter gesagt. Ja, und die hat halt gleich bei ihrer Schwiegermutter, also bei der Mutter von meinem Vater angerufen gehabt. Und ich sollte nicht einmal zu der Beerdigung kommen. Ja, toll, wenn wir nicht einmal davor erfahren haben, also uns ist das eigentlich sowieso am Arsch vorbeigegangen. Weil ja, hat sie eh sowieso nicht geredet oder sonst irgendwie. So eigentlich für uns fast schon wie eine fremde Person. Die Sekunden alleine, wie es geheißen hat, das Thema, der Papa ist gestorben. Hat er gewusst, das war das Einzige, wo wir miteinander was gemeinsam gehabt haben. Diese Erlösung von diesen Menschen. Wieso bin ich nicht fertig damit? Es ist erschütternd. Es war ein Moment, es ist nur Aggression dort und Vorwürfe her und Lebensgeschichte hin und Lebensgeschichte her. Und in dem Moment, wo es auf das Thema Papa war, und wo jetzt quasi gesagt worden ist, und der Papa ist jetzt gestorben, auf sehr, man ist sage mal, so gestorben, wie er gelebt hat, es hat ihm der Krebs gefressen. Es ist für mich eine Genugtuung. Und ich weiß, er war mit seiner Uniform im Grab gestanden und hat reingespuckt und ich hätte mitgespuckt. Und ich hätte es auch zugelassen, weil da hätte etwas abschließen können. Verstehst du, was ich meine? Er hätte das abschließen können. Er hätte vielleicht hätte es einmal gut getan unserer Situation. Er hätte den Mann, den muss er eigentlich in sein Alter, ich meine, er hat ihn ja gefürchtet. Er war zwar kleiner wie ich, aber er hat Kraft gehabt, ja. Darum habe ich mich nicht provoziert, weil mein Mann hat darauf gewartet, dass er mich schlagen kann. Und so weit habe ich es aber irgendwie zum Schlagen direkt, habe ich es nicht kommen lassen. Ich habe gewusst, das überlebe ich nicht. Weil das hat er provokativ meistens gemacht, wenn er nicht nüchtern war, nach dem Prinzip, ich bin ja nicht nüchtern gewesen, ich habe ausgeklingt. Er war diesbezüglich so intelligent. Und das hat auch der Simon gewusst. Er hat zwar seine Trisch gekriegt vom Papa, aber er hat gewusst, er kann ihm von seiner Kraft her nicht über, solange er gesund ist. Und da hat er das machen können, was er gern gemacht hat. Er hat zuspucken können, er war da gestanden mit seiner Uniform, obwohl der Herr Papa ja immer vom Hitler geschrien hat, wir brauchen wieder einen Hitler und jetzt habe ich ihn zu Hause, aber er war gestanden am Grab und hätte ihm reingespuckt und ich hätte ihn hingefahren und ich wäre mit dem Blumenkleid dabei gestanden. Ja, eigentlich wollte ich von meinem Vater, oder was ich als Vater bezeichnet hat, aufs Grab raufpissen. Das ist meine ehrliche Antwort. Es ist so gewesen, damals, wie ich noch klar war, habe ich mich gegen ihn nicht wehren können. Jetzt, wo er eigentlich, ein Leichnam ist, kann ich's. Schade, dass er jetzt noch nicht auf der Welt ist, weil den hätte ich wirklich eine auf die Schnauze hauen. Weil der hat sowieso keine Chance gegen mich. Jetzt hat. Das Einzige, das was wirklich bei ihm gut war, das war jetzt seine politische Einstellung. Aber das war alles. Sonst nichts. So soll es jetzt bleiben. Pass auf, mein Himmel ist jetzt da. Dann drehe ich mich um, dann gehst du vier und wohnen sie wieder auf. Im Herbst bekommt Simon eine Lehrstelle als Dachdecker und zieht aus der Wohnung seiner Mutter aus. Er zieht nach Vilshofen in eine Einzimmerwohnung in ein Haus, in dem schon einige seiner sogenannten Kameraden wohnen. Ich hoffe, dass er es heute schaffen tut, weil das Schwärme ist die letzte. Das ist die letzte Chance, meiner Meinung nach. Die letzte Chance, was er hat. Und weil dann. Es ist das, was er haben hat wollen, dass er alleinig ist und er will bei jedem beweisen, dass er es kann. Jetzt ist es soweit. Was er auch von uns und gefordert hat, was er immer gefordert hat. Was er uns eigentlich immer vorgehalten hat. Dass wir es ihm noch nicht geben. Ich bin ja gespannt, wie ich mich dort mit den Kollegen verstehe. Das ist nämlich das Allerwichtigste. Weil wenn man sich mit den Leuten dort gut verstehen tut, dann hat man auch keine Probleme. Weil die meisten, die es in der Lehre angefangen haben, die zum Beispiel auch nicht der Beruf jetzt gefallen hat, gell? Dann ist immer so eine scheiße Geige. Und wenn man so richtig so übel drauf ist, dann gehen auch die Arbeitskollegen an mit jemandem so dementsprechend da um. Und weil ich nehm das immer so gaudimäßig halt. Also nicht, dass ich mich irgendwie so groß beschweren tue oder sonst irgendwie, sondern wenn mir der jemand das anschafft und so, dann mache ich das auch und ich arbeite eigentlich immer besser, je nachdem wie ich halt drauf bin und ich wäre halt immer besser drauf, wenn man sagt, ah, das ist gut und so, ja, so kräftiger Mann oder sonst irgendwie. Also negative Gedanken habe ich, was aber dann geht, gar nichts. Ich trenne mir absolut keine Tränen nach, wie man meint, ja, ist das Marien, aber ich bin ja mit 16 Jahren ausgezogen. Habe meine Vorstellung gehabt. Sicher, sicher, weil man Sorgen macht man sich schon irgendwie, wenn man denkt, mein Gott, na hoffentlich geht's gut und was passiert, wenn es nachher nicht gut ist. Aber ich sage, jetzt da muss er endlich verantwortlich leben und tun. Er hat ja jetzt immer nicht die Möglichkeit gehabt, selbst ausgesucht, indem dass er es immer dann da leichter gemacht hat. Ne? Und jetzt muss er das machen. Es ist ein vorher einmal Lernprozess, da kann ich ihn nicht aufhalten. Der erste Versuch Simons, von zu Hause wegzuziehen, misslingt. Bereits am ersten Wochenende erhält er eine Mahnung vom Vermieter, nachdem 10 rechtsradikale Freunde in seiner Einzimmerwohnung übernachtet haben. 2 Wochen später erhält er die Kündigung. Gleichzeitig bricht er seine Lehre als Dachdecker ab. Kurz darauf wird Simon wegen einer bevorstehenden Demonstration von Linken in Vilshofen für ein Wochenende in Polizeigewahrsam genommen. 2 Monate später wird er wegen Besitzes einer Pistole angezeigt. Das ist für mich eine Alltagssituation, dass es mich nicht unerwartet trifft, dass die Polizei vor der Tür steht und sagt, Frau Sommer, wir haben ihren Sohn, es ist was passiert, der hat einen anderen jungen Mann erschlagen oder sonst irgendwas. Ich warte natürlich nicht drauf, aber ich weiß, wenn es heute läutet und die Polizei steht vor der Tür, sage ich, ja, ich habe gewusst, sie sind da. Das ist das Gleiche. Zeitweise war der Simon in so einer furchtbaren Verfassung, was ja damals der Psychologin auch gesagt hat, wo er auch immer geschrien hat, er bringt sich um, weil er halt so voller Neid und Hass und Unzufriedenheit war, dass dann irgendwann einmal wer vor der Tür steht und sagt, hören Sie, wir haben einen Buben gefunden. Da die auch nur sagen, ja, also ich habe das gewusst, das glaube ich nicht. Ich würde da nicht nach Herzzerreißen zum Heulen anfangen, es würde vielleicht geschockt sein, die anderen, aber für mich ist das irgendwie eine Situation, die was für mich eigentlich nicht unerwartet ist. Das ist für mich so, ich fürchte mich eigentlich gar nicht mehr davor. Ich fürchte mich eigentlich nur, mir würde das nur leid tun, wenn es jemanden anderen erwischt, dass das jemand erwischt. Dass ich diesen Moment, dass der in der Situation kommt, ist, dass mein Simon so in seiner jetzigen Lebenssituation so gestört ist, so frustriert ist, dass er halt einen anderen erwischt damit. Und ich hoffe halt nur, dass er nicht gleich einen umbringt oder was, sondern wenn es passiert, dass er halt nur einen verletzen tut oder was, ich hoffe, dass er nicht tot ist, weil es ein Blödsinn ist. Ich habe das auch gestern gesagt, ne? Wenn du einen umbringst, dann sitzt du länger in Häfen, als was du jetzt schon auf der Welt bist. Also dass ich probiere ihm das immer geistig irgendwo unterzuschirmen, dass er davor auch Angst auch hat. Ne? Ich habe da schon irgendwo auch Angst, dass er das einmal macht und dass er die Susanne zusammenbrechen tut, weil sie ist ja doch ihr Sohn oder ihr Kind und die Muttergefühle sind ja doch sehr stark. Für mich ist das irgendwie leicht gesagt, es ist nicht mein Kind und darüber redet man sich vielleicht anders. Nur ich weiß auch nicht, was da passiert oder was. Ich glaube auch, wenn der wie dem anderen was austeilt, ich würde ihm wahrscheinlich die gleichen Schmerzen zufügen, was einem anderen zufügen würde. Weil er kennt nämlich selber, kennt er keinen Schmerz, nicht, außer die Watschen, was er gelegt hat. Aber er trischt oder er tritt gerne auf andere ein. Nicht? Aber selber hat er noch keine richtigen Dresch gekriegt, weil wenn der sieht, einmal selber eigene Dresch einmal kriegt, dass er wisst, wie das ist, dann würde er sich das andere vielleicht einmal überlegen. Ich konnte nicht schützen vor dem Vater. Ich konnte nicht schützen damals vor diese verdammten, wirklich, also er muss einen Terror durchgemacht haben. Im Nachhinein, wenn man das rückführt und das zusammenhängend wie ein Puzzle zusammensetzt, man weiß ja, wo es herkommt, seine Aggressionen. Warum? Ich war damals nicht reif genug. Aber warum habe ich das nicht gesehen? Und diese Selbstvorwürfe sind aber auch leider ein Medium für meinen Burmen, den das an mir aushackt. Wer sucht nach wie vor den Schwächeren, braucht dazu seine Selbstbestätigung. Und das kann ich nicht abbringen. Ich kann das nicht. Ich komme im Moment noch, aber wenn das vorbei ist, sage ich, okay, es ist vorbei, man kann nichts nachholen, Zeit ist gelaufen, man muss noch lernen daraus, man muss die Chance wahrnehmen, versuchen, es besser zu machen. Ob es besser wird, das werden wir erst sehen. Das hilft mir wieder über diese Phase weg. Aber diese Depressionen holen mich immer. Immer. Das kostet mir immer einen großen Schritt, eine Möglichkeit, durchzuschnaufen. Es nimmt mir die Luft. Und ich weiß auch, dass der Simon emotional genauso fühlt. Und der Simon weiß aber auch nicht einmal, wo es herkommt. Ich weiß ja, wo es herkommt. Das ist dann, wo ich sage, jetzt schnauf durch. Mädel, das ist vorbei. Schwamm drüber kann man nicht machen. In Schubladen kann man nicht zumachen. Aber ich weiß, wo es herkommt. Und das ist vorbei. Und mach weiter. Und ich kann nicht sagen, okay, er ist nicht lebensfähig, ist ein Blödsinn. Man muss nur irgendwann einmal eine Basis schaffen. Aber ich bin im Moment in der Situation, ich weiß, dass ich es ihm nicht geben kann. Ich darf es ihm gern geben, aber ich kann noch nicht meine Lebensvorstellung, was ich jetzt habe, die will er nicht. Und die Lebensvorstellung, was er jetzt leider gefunden hat, das ist halt leider Gottes in der rechtsradikalen Szene. Dort hat er seine Anerkennung gefunden. Er geht, wie man so schön sagt, über Leichen, nur um Anerkennung zu haben. Das, was er bringt, kann ich nicht anerkennen, weil das gegen meine Lebenskonstruktur ist, weil seine Lebenseinstellung ist Aggression und das ist nicht mehr Lebensanschauung. Und darum kriegt er von mir nicht die Anerkennung, was er gerne möchte. Mein Sohn, der Nazi. Szenen einer Familie in Niederbayern. Von Reinhard Schneider. Ton Kaspar Wollheim, Katrin Witt. Sprecher und Regie Reinhard Schneider. Eine Produktion der Feature-Abteilung des SFB-ORB mit dem Westdeutschen Rundfunk. 2000.